als die Hebräer Arier waren. Vom Berg Elbrus, von der Stadt Asgard im Kaukasus, kommen die von ihrem göttlichen Helden Wotan oder Odin geführten Arier herab. Sie bauen viele Trojas in Erinnerung an das erste in Hyperborea. Auch in Kleinasien erbauen die Hirtenkönige in den Gebieten östlich des Nils die Stadt Avaris. In Hyperborea gibt es einen Gott der Liebe, der Avris genannt wird. Die Hirtenkönige liegen noch vor dem Bilde des Fisches, sie gehören noch zum Widder des Ram. Es ist das Zeitalter des Ram-Ses. Wiederholen wir also erneut, was Plato sagte: Nach der Flutkatastrophe retteten sich nur die Hirten auf den hohen Berggipfeln, auf dem Meru, auf dem Ararat. Zu jener Zeit waren die Hebräer noch Arier, wie der Seed schreibt, Dichter und Musiker wie Saul und David. Jehova war Jupiter, der Sohn des Saturn, der seinen Wirkungskreis mit Neptun und Pluto teilt. Er war noch nicht in das rachsüchtige, auf Ausschließlichkeit bedachte, argwöhnische und launische Wesen verwandelt worden, das der Welt so viel Leid bereitet hat. Auch die Hebräer beteten das sonnenhafte goldene Vlies an. Sie waren Heiden, sie lebten und ließen leben. Im darauffolgenden Fischezeitalter wird dann dieses Lamm mit dem Dämon gleichgesetzt. Baal wird zum Baal-Zebu oder Belzebub, zum Oberhaupt aller Dämonen, wie es in der gefälschten Bibel steht. Aber Baal, Belen, war ein nordischer Sonnengott. Er stellte ein vielgestaltiges Wesen wie Shiva oder wie Abraxas dar, das zerstört, um wieder aufzubauen, um wieder ins Leben zu rufen. Vielleicht ist Baal-Zebu, der Baphomet der Tempelritter, die gleich dem Kaiser Julian, dem Abtrünnigen, ebenfalls das goldene Zeitalter zu neuem Leben erwecken wollten. Nach Ansicht von de Seed gibt es in den Ardennen Städte, die den Namen Baal tragen und die unter das Zeichen Satans gesetzt wurden, wie Stenne beispielsweise, die alte Hauptstadt der Merowingerkönige, Bezug auf Luzifer, den Gott des Lichtes, haben dürfte. Gleichermaßen ist es sehr bedeutungsvoll, dass Hitler seine letzte Offensive im Rahmen seiner esoterischen Strategie in den Ardennen, spanisch Arda, gleich glühen, leuchten, durchführt. Im Himmel ist es Hitler gestattet worden, eine Tat zu vollbringen, die höchstes Erstaunen auslöst. Nach Angaben des vorerwähnten Schriftstellers hat man dort die Leichen von 90 Giganten gefunden. Wenn auch unter Berücksichtigung jener Beweggründe diese unerwartete Offensive nicht geplant worden wäre, was einem bei Hitler eigentlich befremdlich erscheint, wenn man gleichzeitig an die esoterische Ursache seiner Kaukasus-Offensive und an Stalingrad denkt, wenn auch keine willentlich herbeigeführte zeitliche Übereinstimmung der Ereignisse vorliegt, so hat doch auf der hier erreichten Höhe des Konfliktes ein autonomer Archetyp als wirkendes Geschehen Anteil, von welchem die Ereignisse bis in die geringsten Einzelheiten gelenkt werden. Der Stellvertreter Luzifers, des Luzibels der Katara, setzt das Leben auf der geheiligten Erde der Germanen, der Westgoten, der Merowinger, der arischen Arier, der geheiligten Erde aufs Spiel. Die Ardennen waren eine Zufluchtsstätte der Eremiten, jener geheimnisvollen Weisen des Steines, jener Magier und Astrologen, welche den Anbruch des Zeitalters des Heiligen Geistes, der dritten Person, verkünden, wo das Evangelium des Sohnes aufgehoben und durch dasjenige des Johannes, der Katara, des Paraklet, der Taube Hyperboreas von Atlantis ersetzt wird. Es gibt dort auch einen Wald von Vouvre, Vouvre, Salde, Isolde, die Schlange Kundalini des weißen Gottes Quetzalcoatl. Und gerade hier unternimmt Hitler die letzten Anstrengungen zur Rückkehr in das goldene Zeitalter, in das Zeitalter des Saturn und der Rhea, wie Virgil schreiben würde. Und mit einem Geschlecht von Gold, dem kostbarsten, wird der eine den anderen Pol bevölkern. In diesem Gebiet, das noch die alte heilige Stadt Stenne oder Stein bewahrt hat, der Stein aus der zerbrochenen Krone Luzifers, auch der Steinkelch des heiligen Gral, aus dem die Minnesänger das blaue Blut Hyperboreas tranken. Es gibt auf Erden 4 verschiedene Menschenarten. Als die Arier in Kleinasien besiegt werden, neigt sich das Zeitalter des Widders, des Aries, seinem Ende zu, die Epoche des goldenen Vlieses. Man geht in das semitisch-lunare Fischezeitalter. Aber nicht alles stirbt. Das Lamm ist noch an der Krippe und frisst gemeinsam mit dem Ochsen. Und der Messias ist ein Hirt, ein Hirtenkönig. Ist etwa der Nachkomme Davids ein Arier? Sicherlich waren es Echnaton, der Sonnenanbeter, und seine Gemahlin Nofretete, beides Methaniter. Auch im Wassermannzeitalter besteht in der Phiole der Fisch weiter fort und kommt auf irgendeine Weise zur Wiedergeburt als gefiederte Schlange, feurig wie Paraklet, die dritte Person, der Gottmensch, mehr Gott als der Sohn, denn er hat sich selbst gezeugt, im Selbst, ohne Vermittlung des Vaters und der Mutter. Wie der Paradiesvogel sich in seinem Tanze selbst erzeugt. Der gefiederte Fisch überlebt im Wassermann in einem Rinnsal. Das Wassermann-Zeitalter ist dasjenige des Heiligen Geistes, des atlantischen Christus. Und niemand kann schon mehr das Fischezeitalter retten und auch nicht dessen semitisch-lunare Religion. Es ist vorübergegangen, wie auch Baal, der doppelköpfige Widder, und es gibt keinen Julian, den Abtrünnigen, der es wiederbeleben könnte. Nun wollen wir versuchen, den Hauptknoten des dramatischen Geschehens, des unlösbaren Geheimnisses, von dem man nicht spricht, das man jedoch ahnt, anzugehen. Was geschah mit den Habirus, den Hebräern, mit den Israelo, mit den Israeliten, mit den Ebern? Alle befanden sich im Exodus des linksdrehenden Hakenkreuzes, des Hakenkreuzes des Aufbruchs, des Verlustes von Asgard, Agartis, Shambhala, des hyperboreischen Thule, des Sternes. Und alle mussten sich wieder zusammenfinden in dem Vorhaben zur Rückkehr des rechtsdrehenden Hakenkreuzes. Wir haben es zu Anfang schon gesagt, es gibt mehr als eine Menschheit, vielleicht 3, möglicherweise 4, ebenso wie es 4 Kasten gibt. Der Prolog zur Geschichte wird nicht auf dieser Erde, sondern draußen, auf der anderen, im Außerirdischen geschrieben. Dort ist es, wo ein Kampf stattfindet und von woher die Besiegten, wie vom Himmel gefallen, in ihren Feuerwagen herabkommen. Es sind die Nephilim der Bibel, Riesen aus einer anderen Welt. Es sind die Tuatas de Danann, die Asen der nordischen Sagen, die Kabiren Goethes. Das ist noch göttliche, erste Menschheit. Aber hier auf Erden gab es bereits rein irdische Menschen. Vielleicht schon ein sehr früh auf diesem Planeten zurückgebliebener Stamm, der sich hier zufolge der Umweltbedingungen oder einer anderen, weit zurückliegenden Katastrophe bis zu einem sehr primitiven Zustand verstofflicht hat. Das ist die dritte Menschheit. Von dieser hinweg hat sich dann das Tier herausgebildet. Und es geschieht nunmehr, dass sich die gefallenen Engel, die Nephilim, mit den Töchtern der Menschen vermischten und ihnen die Kunst der Kosmetik beibrachten und sie darüber belehrten, wie sie sich verschönern konnten. Die Männer unterwiesen sie in der Landwirtschaft und in der Kriegskunst. Alles das wird uns im Buche Enoch erzählt. Es ist dies der zweite Fall dieser Engel, der am ernstesten zu nehmende, der aus Liebe heraus erfolgte. Aus der Vereinigung der Außerirdischen mit den Menschen entstehen die alten Heroen, die Halbgöttlichen, die Viryas. Das ist die zweite Menschheit. Eine vierte Menschheit dürfte durch die Vermischung des irdischen Menschen mit den Tieren entstanden sein, wovon uns auch die Bibel berichtet. Es sind die Scheidim. Jedoch nicht alle Außerirdischen vermischen sich mit den Töchtern der Menschen. Und hierher gehören das Geschehen von Eva und Lilith, dem unirdischen Weib, und die Mitwirkung des Androgynen. Diejenigen, die sich nicht vermischt haben, bleiben in ihrem Erdteil Hyperborea. Es sind die Divyas, die halbgöttlichen Sitas. Die Halbgöttlichen verlieren aber den Kontakt zu ihnen nicht, denn allein mit ihrer Hilfe können sie sich wieder verwandeln, das astrale Blut reinigen und die Unsterblichkeit wieder erringen. Sie bleiben weiterhin die geistigen Führer. Die Halbgöttlichen sind die sagenhaften Heroen, die Giganten, von denen uns die alten Schriften berichten. Sie leiten die Menschen zur Eroberung neuer Landstriche an, nachdem die Katastrophe vorüber ist, die den Untergang von Hyperborea und Atlantis herbeiführte. Es sind die Könige der Giganten, die halbgöttlichen Heroen. Alle jene Frauen, die in der Legende eine jungfräuliche Empfängnis hatten und Helden zur Welt brachten, die von einem mythologischen Wesen, einem Stier, einem Skaphanderhörnern oder einem Schwan in Besitz genommen worden sind, haben in Wirklichkeit in Liebesbeziehungen zu einem Außerirdischen, einem Gott oder einem Engel gestanden, wie es das Bild Maria Verkündigung Leonardo da Vincis an der so schönen und jungen Maria zeigt. Hier enthüllt sich möglicherweise das Geheimnis einer nicht-sexuellen, telepathischen Schwängerung, einer astralen, magnetischen Liebesbeziehung, eine unirdische Liebe, wie es auch die zwischen Krishna, dem Gott, und der Kuhhirtin Radha war. So dürften also die Nibelungen von den Wolken vom Himmel gekommen sein. Nebel ist spanisch Niebla, Lung ist Bewohner, auch Bewohner der unterirdischen inneren Welt. Die Westroten und die Merowingerkönige waren gigantisch und sie erklärten, eines göttlichen Ursprunges zu sein, wie die chinesischen und japanischen Kaiser von der Rasse der Ainus und wie die Drupas des vorbuddhistischen mahayanischen Buddhismus, die das rechtsdrehende Hakenkreuz trugen.